Herzlich willkommen zur Zahnreise. Heute werden wir gemeinsam eine Reise in den Zahn vornehmen, der Ihnen derzeit Beschwerden macht. Oder vielleicht auch in mehrere Zähne, die Ihnen Beschwerden machen. Sollten es mehrere Zähne sein, dann müssen wir diese Reise sozusagen nacheinander vornehmen. Also wir reisen zuerst in den einen Zahn und danach zum nächsten Zahn. In dieser geführten Reise werde ich nur einen Zahn besuchen und werde Sie dann bitten, falls es sich um mehrere Zähne bei Ihnen handeln sollte, dass Sie dann die Meditation wieder von vorne beginnen, um den nächsten Zahn zu besuchen. Was hat das alles für einen Zweck, eine Reise in den Zahn? Zum einen dient sie der bewussten Wahrnehmung. Das ist das, was man auch mit dem Tooth Mind Scan hervorrufen kann. Aber hierbei geht es sehr viel spezieller in einen bestimmten Zahn. Also wir reisen in diesen Zahn und schicken ihm nicht nur Aufmerksamkeit und Energie, so wie das beim Tooth Mind Scan ist, sondern wir gehen tatsächlich in den Zahn hinein und stellen uns bildlich vor, wo wir uns gerade befinden und lassen uns da auch ein wenig leiten. Also ich leite Sie zwar nachher in den Zahn hinein, aber ich bitte Sie, sich wirklich selber auch dann, wenn Sie sich im Zahninneren befinden, leiten zu lassen, sich treiben zu lassen, und Sie werden dann schon an die Stelle geführt, die Aufmerksamkeit braucht. Und dabei ist es ganz wichtig, dass Sie alles wahrnehmen, was kommt. Also bei Menschen, die sehr visuell sind, die nehmen oft Bilder wahr. Die können sich genau vorstellen, wo sie sich gerade befinden, in der Zahnwurzel, in der Pulpa, also in der Nervhöhle des Zahnes oder vielleicht sogar im Aufhängeapparat des Zahnes. Also unsere Zähne sind ja mit elastischen Fasern im Knochen aufgehängt. Oder vielleicht sogar in der Zahnkrone, wo auch immer. Aber das können eben nur Menschen, die eine sehr gute visuelle Gabe haben. Bei anderen kommen einfach nur Gefühle. Und das ist genauso gut wie ein Bild, das kommt. Wichtig ist nur, dass sie sich einfach treiben lassen und dem nachgehen und es nicht versuchen zu bewerten. Das ist ganz wichtig. Und was auch ganz interessant ist, je häufiger man das macht, diese Reise in den Zahn, und je geübter man in Anführungszeichen wird, umso eher ist es auch so, dass diejenigen, die bisher keine Bilder wahrgenommen haben, Bilder wahrnehmen können. Also immer schön geduldig sein und sich nicht unter Druck setzen, dass etwas kommen muss, also nicht etwas erwarten, was auf jeden Fall eintreten muss, sondern einfach lernen, das anzunehmen, was kommt. Denn es kommt immer das in der richtigen Dosierung und zum richtigen Zeitpunkt, was für uns bestimmt ist und was wir verarbeiten können mental. Also alles ist gut, alles was kommt, ist gut. Okay, also dann würde ich einfach sagen, ich starte gleich die Musik. Das ist eine Entspannungsmusik, die es uns einfacher macht, einfach uns auf eine Reise zu begeben in unser Innerstes hinein. Und ich werde dann das immer begleiten mit meinen Worten, und fangen Sie einfach an zu spüren. Und auch wenn Sie beim ersten Mal gar nichts spüren, gar nichts sehen, nichts spüren, nichts fühlen, dann ist das auch in Ordnung. Dann nutzen Sie einfach die Meditation, um zu entspannen, denn das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich selber fallen zu lassen und auch wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen. Okay, dann würde ich Sie bitten, sich jetzt ein gemütliches Plätzchen auszusuchen, wo Sie sich wirklich entspannt hinsetzen oder hinlegen können. Decken Sie sich zu, dass Sie nicht auskühlen während dieser Reise. Und ja, es ist empfehlenswert, die Augen zu schließen, weil dann kann man seiner Fantasie mehr Lauf geben. Okay. Ich starte jetzt die Musik. Okay, dann bitte ich Sie, jetzt die Augen zu schließen und tief einzuatmen bis in den Bauch hinein. Und wieder auszuatmen. Und wieder einzuatmen bis in den Bauch. Und wieder auszuatmen. Und noch einmal einatmen. Und wieder ausatmen. Und jetzt bitte ich Sie, mit Ihren Gedanken zu dem Zahn zu gehen, der in irgendeiner Art und Weise Beschwerden macht. Wenden Sie sich liebevoll an diesen Zahn und spüren Sie in Ihrem Herzen die Liebe, die Sie zu diesem Zahn schicken. Stellen Sie sich vor, dass die Liebe in Ihrem Herzen in einem riesigen Luftballon sitzt und dass Sie diesen Luftballon jetzt aufpusten und größer machen und immer größer machen. So groß, dass der Luftballon gerade nicht platzt. Und schicken Sie diesen Luftballon nun zu dem Zahn, der Beschwerden macht. Und hüllen Sie ihn in dieses Gefühl der Liebe ein. Und stellen Sie sich vor, dass der Zahn mit allem, was an ihm dranhängt, dem Knochen und dem Aufhängeapparat, alle Fasern, alle Gefäße, alle Nerven, die zum Zahn gehören, in diesem Luftballon Platz haben und ganz leicht werden. Und nun können Sie durch diesen durchsichtigen Luftballon hindurchschauen und betrachten sich Ihren Zahn von allen Seiten. Von oben der Seite und von unten schauen sich alles genau an. Und nehmen wahr, ob es schon dort irgendeine Stelle gibt, die Aufmerksamkeit braucht, da sie entweder zerstört ist oder in irgendeiner Weise auffällig ist. Und wenn es auch nur ein Gefühl ist, dann nehmen Sie auch das wahr. Denn unsere Gefühle sind die wichtigsten Gradmesser, bevor wir etwas sehen können, fühlen wir es. An diesem Gefühl sollen wir immer vertrauen. Also nehmen Sie sich Zeit, Ihren Zahn von allen Seiten zu betrachten. Und wenn nur irgendetwas auffällig ist, dann fühlen Sie das und schicken eine Portion Ihrer Liebe dorthin. Spüren Sie immer wieder in Ihrem Herzen die Liebe. Und schicken Sie in den Luftballon, in dem sich Ihr Zahn befindet. Und dann ganz speziell an diese Stelle oder die Stellen, die Sie gefunden haben. Und dann geht die Reise weiter. An der Wurzelspitze ganz unten am Zahn. Da, wo die Nerven und die Blutgefäße in den Zahn hineingehen. Dort ist eine kleine Öffnung. Und wir machen uns ganz klein. Wir machen uns so klein wie ein kleines Blutgefäß, sodass wir auch in diese Öffnung hinein können. Und mit den Blutgefäßen und Nerven gemeinsam in das Innere unseres Zahnes vordringen. Und schauen Sie sich alles genau an, wie sich die Farbe ändert. Im Innern des Zahnes. Schauen Sie sich an, wie die Wurzel von innen aussieht. Schauen Sie sich aber auch die Gefäße und den Nerven an, der in den Zahn hineingeht. Vielleicht ist da auch schon etwas nicht in Harmonie. Und sobald Sie etwas finden oder wahrnehmen, dann schicken Sie einfach wieder eine Portion Ihrer Herzensliebe dorthin. Füllen Sie alles mit Ihrer Herzenergie auf, denn sie ist das mächtigste Instrument, das wir haben. Und wenn sie so weit sind, wandern sie einfach weiter auf ihrem Weg durch das Innere des Zahnes. Und kommen irgendwann in ihrem Tempo in der Nervhöhle an. Und schauen sich auch hier um. Gibt es irgendwelche Stellen, die durch Karies schon zerstört wurden? Oder gibt es Stellen, die ganz dünn sind, wo das Dentin ganz dünn ist und dass sie von innen stabilisieren möchten mit einer extra Portion Dentin? Und dann machen sie das genauso wie an allen anderen Stellen, indem sie die Herzenergie aktivieren und genau an diese Stelle schicken, ganz bewusst. Und dieser Energie den Auftrag geben, Dentin zu bilden. Und den Zahn von innen zu reparieren. Schicken Sie all Ihre Aufmerksamkeit Ihren Zahn. Der Ihnen das Symptom geschickt hat, weil er Ihnen was sagen möchte. Alles hat seinen Sinn. Und es ist alles aus Liebe geschehen. Und es geschieht alles aus Liebe. Gehen Sie weiter im Innern des Zahnes und schauen, ob es irgendwelche Seitenhöhlen gibt oder Bereiche, in denen Sie noch nicht nachgesehen haben. Und lassen sich Zeit dafür. Und nehmen Sie die Farben wahr, die dort vorherrschen. Und wenn die Farben Ihnen zu dunkel erscheinen, dann schicken Sie einfach Licht hinein. Das nehmen Sie einfach aus Ihrem Herzen. Dort, wo Sie die Liebesenergie auch herholen, dort ist eine kleine Lichtquelle. Und aus dieser Lichtquelle können Sie Licht anfordern und dort hineinbringen, wo Sie denken, dass es gebraucht wird. Und das Licht trägt goldene Partikel in sich. Spüren Sie, ob es Ihrem Zahn schon gut geht, ob das angenehm ist und wohltuend. geben Sie ihm alles, was er braucht. Und wenn Sie auf Ihrer Reise nun an allen Stellen im Innern des Zahnes waren, dann machen Sie sich wieder auf den Weg hinaus entlang der Gefäße, entlang des Nervens, in die Wurzel und hinaus aus der Öffnung an der Wurzelspitze. Und nun schauen Sie sich Ihren Zahn wieder von außen an. Lassen Sie ihn wieder in dem Luftballon sich drehen und schauen Sie von allen Seiten auf Ihren Zahn. Und gehen Sie auch dorthin, wo Sie eventuell zu Beginn etwas wahrgenommen haben. Und schauen, ob sich das verändert hat. Und wenn es sich noch nicht in seiner Gänze verändert hat, dann schicken Sie auch dort das goldene Licht hin. Wie mit einem Laserschwert. Das Licht, das direkt aus Ihrem Herzen kommt, aus dieser Lichtquelle in Ihrem Herzen. Und dann lassen Sie dieses goldene Licht um den gesamten Zahn herum drehen. Und durch dieses Drehen wird der gesamte Luftballon in eine Drehung gebracht. In eine Drehung nach rechts im Uhrzeigersinn. Und nun lassen Sie den Zahn langsam mit dem Luftballon herabsteigen an die Stelle, wo er wieder in den Kieferknochen hineinsinken darf, an den Platz, wo er hingehört. Sie lassen ganz langsam den Zahn aus dem Luftballon hinunter gleiten in sein Zahnfach. Und schicken noch einmal eine große Portion Liebe hinterher. So als würden Sie die Liebe Ihres Herzens wie eine Salbe auftragen. Und spüren Sie, wie gut es Ihren Zahn tut. Diese Aufmerksamkeit bekommen zu haben. Nehmen Sie wahr. wie es sich anfühlt. Und genießen. Und langsam, langsam gehen Sie von Ihrem Zahn einen Schritt zurück und verabschieden sich bis zum nächsten Mal. Und kommen wieder dort an, wo Sie die Reise begonnen haben. Spüren Sie Ihre Füße, Ihren Rücken, Ihre Arme und die Nasenspitze, aber auch die Ohrläppchen und die Stirn. Und dann nehmen Sie noch 3 tiefe Atemzüge. Und nach dem 3. Atemzug öffnen Sie Ihre Augen und kommen ganz entspannt zurück. Herzlich willkommen zurück von der Reise. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie haben diese Reise genießen können. Alles, was Sie wahrgenommen haben, ist absolut in Ordnung, egal ob es viel war oder wenig. Wichtig ist, dass Sie sich einfach entspannt haben und Ihre Gedanken an den Ort des Geschehens gebracht haben. Das ist zunächst das Allerwichtigste an dieser Reise. Und wenn Sie das häufiger wiederholen, werden Sie andere Dinge wahrnehmen, vielleicht auch mehr Dinge wahrnehmen. Aber das ist sehr individuell und da sollten Sie sich auf gar keinen Fall unter Druck setzen. Also, je nachdem, wie sich Ihr Zahn anfühlt nach dieser Reise, dürfen Sie diese Reise immer wieder wiederholen. So lange, bis Sie das Gefühl haben, oh, jetzt ist es gut. Jetzt fühlt es sich für mich besser an. Jetzt lassen Beschwerden nach. Dann dürfen Sie erstmal die Reiserei beenden. Aber wenn Sie das Gefühl haben, ach, das tut Ihnen so gut, dann machen Sie es einfach weiter. Sie können damit ja nichts verkehrt machen. Ganz im Gegenteil. Ganz wichtig ist noch, dass natürlich diese Reise alleine nicht jede Form von Erkrankung heilt. Sie setzt einen Impuls, der die Selbstheilungskräfte aktiviert und unterstützt. Und so sollen Sie diese Reise auch ansehen, als eine unterstützende Maßnahme, die letztendlich jegliche Therapie im Außen unterstützt und ja erfolgreicher werden lässt. Und mit Erfolg meine ich eben auch dauerhaft erfolgreich. Also wenn eine Füllung gelegt werden musste, dann bedeutet dauerhaft eben die nächsten 20 Jahre mindestens, dass Ruhe ist, dass keine neue Karies entsteht. Ja, das sollte das Ziel sein und je mehr wir sozusagen auf der mentalen Ebene damit unterstützen, umso besser. Aber Die mentale Ebene ist natürlich nicht die einzige Ebene, sondern es gehört auch noch die körperliche Ebene dazu, nicht nur auf der schulmedizinischen Ebene, das heißt der Reparatur der Stelle, sondern es gehört auch zur körperlichen Ebene die optimale Ernährung dazu, die letztendlich dazu führt, dass der Zahn in einer Umgebung, in einem Medium sich befindet, das die Selbstheilung auch unterstützt. Also nur mit mentalen Einflüssen können wir auch keine Berge alleine versetzen. Es bedarf tatsächlich aller Einflüsse, die miteinander im Einklang sind und sich gegenseitig unterstützen, damit das Optimum dabei rauskommt. In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß bei den nächsten Reisen in den Zahn.